¿qué tal? Wie geht es euch? Muy buenas, willkommen zum Mixtape 47 mit Mercedes Herrada. Nach 4 Wochen, hier sind wir wieder, richtiger Treffpunkt, um die Musik von Punk, Rock und Metal Bands zu genießen. Circa 1 Stunde bis 21 Uhr werden wir viele neue Veröffentlichungen hören der letzten Wochen. Ich erinnere euch daran, dass diese und frühere Ausgaben der Sendung auf der Webseite mixtaperadio.online zu finden sind, zum Herunterladen und hören, wo und wann du willst, unter der Dusche, beim Joggen, im Bus, beim Kochen. Seit 55 Jahren sind sie dabei, eine der größten. Wir beginnen mit Judas Priest. Sie haben das Video zu The Serpent and the King veröffentlicht, der 4. Single aus ihrem kommenden Studioalbum Invisible Shield. Und das hören wir jetzt. Yeah! aus Spanien mit Fuerza Mental ist die zweite Single aus dem Album Elementum. Dieser Song handelt von den Momenten, in denen wir aufgrund unserer inneren Dämonen das Vertrauen und den Glauben an uns selbst verlieren. Mit diesem Song möchte die Band die Botschaft vermitteln, dass es Hoffnung, Ruhe, Sicherheit und Entschlossenheit gibt und dass wir jedes Hindernis überwinden können und dass wir dafür immer in unserem Kopf da nach dem Mittel und der Motivation suchen müssen, um das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Das war, wie gesagt, Fuerza Mental. Wir lassen die aktuellen Musikneuheiten ein wenig beiseite mit zwei Liedern. Erstens mit der großartigen Sociedad Alcohólica, mit einem ihrer Klassiker, Cuando Nada Vale Nada, wenn nichts etwas wert ist. Und als nächstes folgt dann Rancid mit Honor is All We Know aus ihrem gleichnamigen Album von vor 10 Jahren. Yeah. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Das war Confused Man von Mike Lynn, eine Grunge-Rock-Band aus dem Raum Stuttgart, die im Dezember 2017 gegründet wurde. Ihr könnt mehr von der Band auf digitalen Plattformen finden und anhören. Mehr Songs sind in Arbeit und werden dieses Jahr auch präsentieren. Weiter geht es mit The Electric Alley aus Spanien mit All The Way. Voice is it? wasted years. Will you ever say my name? I wish I could be someone else. I know it's okay to feel this way. I think it's I'm as scared as fuck, so I can't play. Einer der Großen in Spanien, Angelus Apatrida, mit To Whom It May Concern aus dem neuesten Album Aftermath. Über Wormhole Death Records kommen jetzt The Endgame von Debütalbum Cruelty and Corruption der internationalen Supergroup Vented. Looking through the new,

Leviathan, die Band aus Alicante, Spanien, mit ihrer neuen Sängerin Maria Moes und die neue Version mit ihrer Stimme von Perdida en los 80, verloren in den 80er, eine Hommage an den Rock und Metal dieses Jahrzehnts. Weiter geht es mit melodischer Hard Rock aus Finnland, Enline, eine Band, die im Januar 2023 von professionellen Musikern gegründet wurde, die sich für dieses Projekt zusammenfanden und kürzlich ihre erste Debütsingle mit dem Titel Lost veröffentlichten. Life for me, the beacon in my life. Vorhin der Folk Metal aus Spanien von Salduye, eine Band, die ständig unterwegs ist und im November auch in Mexiko auf Tour sein wird. Und gerade Ain't No Rest in Rock'n'Roll von Crazy Licks. Sie haben nach 20 Jahren Karriere in dieser Zusammenstellung letzte 16. Februar Two Shots at Glory über Frontiers Music veröffentlicht. Running Wild von Airborne verabschiede ich wie immer. Mixtape ist gleich vorbei. Das war die Ausgabe von Mixtape German Version Nummer 47. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. In 4 Wochen können wir uns wieder hier treffen. Wenn du die Sendung nochmal hören möchtest, schau mal bei mixtaperadio.online. Da kannst du alle Ausgaben finden zum Herunterladen und hören immer, wo und wann du möchtest, auch die wöchentliche spanische Ausgabe. Die Musiker und Bands, die diese Sendung hören, können Mixtape auch über die Homepage kontaktieren, wenn es noch nicht getan haben. Ja, wir hören gleich Hard Rock aus Spanien mit der Band Five Black Ballets und der Song Ladies and Motherfuckers. Buenas noches und einen schönen Samstagabend. Saludos de Mercedes Herrada und bis nächsten Mixtape.